Gemeinde, als Pfarrer Müller in der Kirche die Messe hielt. Die Gläubigen saßen in ihren Bänken, gespannt den Worten des Pfarrers lauschend. Doch plötzlich geschah etwas Unglaubliches. Der Pfarrer begann immer lauter zu sprechen. Seine Stimme wurde hysterisch und seine Worte waren nicht mehr verständlich. Die Gemeindemitglieder sahen sich verwirrt an, als der Pfarrer wild gestikulierend durch die Kirche lief. Plötzlich blieb er stehen, schrie kreischend und stöhnend: Schockiert, einige erhoben sich empört aus ihren Bänken und verließen fluchtartig die Kirche. Andere blieben sitzen, unfähig zu glauben, was sie gerade gehört hatten. Der Pfarrer tobte weiter, seine Augen waren weit aufgerissen und sein Gesicht verzerrt vor Lust. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die Gemeinden und bald wusste jeder von dem seltsamen Vorfall in der Kirche. Die Leute redeten und tuschelten, einige waren amüsiert, andere empört. Gemeinde verlassen. Niemand wusste, was mit ihm geschehen war oder was ihn zu diesem skandalösen Verhalten getrieben hatte. Doch sein wildes Geschrei und Gestöhne halten noch lange in den Köpfen der Gläubigen nach, wenn sie an diesem ungewöhnlichen Sonntagmorgen in der Kirche zurückdachten. Ha ha ha.